als Flamme lohnt. Führt unser Weg durch Nacht und Leid zum Licht. In unseren Herzen wissen wir, sie sind nicht tot.